Nach diesen notwendigen Vorbemerkungen über die kritischen Kraftgrenzen bei geschichtswissenschaftlichen Fachleuten im Allgemeinen wende ich mich nun dem Sonderproblem zu. In welcher eigenartigen Lage sich die historische Fachkritik angesichts meiner Forschungsergebnisse befindet. Das ganz aus dem gewohnten Rahmen fallende Neuartige ist ja, dass ich kein Spezialgebiet beackere, sondern das gesamte mittelalterliche Quellenmaterial auf meinen Untersuchungstisch lege. Natürlich nicht mit einem Mal, sondern hübsch der Reihe nach. Lasst uns einmal sehen, wie sich meine Kritiker bisher mit dieser neuartigen Situation abgefunden haben. In der ersten Bestürzung über die von mir entdeckte wahre Natur, richtiger Unnatur der mittelalterlichen Überlieferung, wurde sogleich der Hilferuf nach dem Fachmann laut. Man richtete an die allmächtigen Fachleute die Aufforderung, den über das Ziel hinausschießenden Kritiker in seine Schranken zu weisen. M.O. Johannes in der Oktobernummer 1935 des Hammer. Dieser Hilferuf offenbart recht eindringlich das rührende Zutrauen in die kritische Machtfülle der Fachwissenschaft. Johannes stellt sich die Fachwissenschaftler so vor, als seien diese im Besitze einer fein konstruierten, absolut zuverlässigen kritischen Waage. Auf ihr werden seiner Ansicht nach meine Thesen abgewogen. In der Tat halten die Fachleute eine solche Waage in der Hand. Es ist das die klassische Relativmethode. Sie funktionierte auch bisher immer tadellos. Das heißt, die Fachleute lebten bis gestern in diesem Glauben und an den Wiegeergebnissen wurde kein Zweifel laut. Aber was dann, wenn gezeigt werden könnte, dass die üblichen und ererbten Gewichtsstücke nichts taugen? Dass die Eichung keine absolute feste, sondern eine immerfort schwankende relative ist? Dieser Nachweis der Relativität aller bisherigen Forschungsergebnisse ist von mir geführt worden. Und damit ist aber nun den Historikern die kritische Waage aus der Hand gefallen. Völlig hilflos stehen sie jetzt meiner Beweisführung gegenüber. Sie sind gar nicht mehr in der Lage, mit ihrer klassischen Relativmethode meine Thesen zu kritisieren, geschweige denn sie zu widerlegen. Wollen sie kritisieren, so müssen sie sich wohl oder übel nach einer neuen Waage umsehen. So müssen sie sich zur Handhabung einer absoluten Methode bequemen. Ich kann den Fachhistorikern nachfühlen, dass diese Situation für sie sehr peinlich ist. Meine Leser dürfen also beruhigt sein, Angst vor den Fachleuten brauche ich nicht zu hegen. Im Gegenteil, seelenruhig erwarte ich ihre Urteilssprüche. Wer mich kritisieren will, muss sich zwangsläufig der absoluten Methode bedienen und tut er das, so wird ebenso zwangsläufig jeder Kritikversuch zu einer ungewollten Bestätigung meiner These führen. Ich wage zu hoffen, dass den Einsichtigen unter den Fachwissenschaftlern diese merkwürdige Sachlage bereits klar zu werden beginnt. Ich schließe das aus der Feststellung Heimpels, meine kritische Methode wirke tödlich. Tödlich auf gefälschte Geschichte allerdings. Nur ein Sammler von Lesefrüchten? Einige Geschichtsprofessoren sagen denen, die es hören und nicht hören wollen, meine Thesen seien schon deshalb schlecht fundiert, weil mir, ihrer unmaßgeblichen Ansicht nach, die erforderliche gründliche Kenntnis der Quellen mangele. Kammerer ist kein siebenmal geprüfter Fachmann, versichern Sie. Woher soll also bei ihm gründliche Quellenkenntnis kommen? Kenntnisse kann der Mensch nach diesem Argument also nur durch die segensreiche Einrichtung der Prüfungen erwerben. Wirklich nur? Sollte es unmöglich sein, dass auch ein Autodidakt ganz ohne Prüfungen einfach durch intensive Beschäftigung mit der Sache sich bis zu jener geistigen Hochebene emporarbeiten kann, wo die Hütten der examinierten Fachleute stehen? Vielleicht kommt er dann oben mit nicht so viel vorschriftsmäßigem Wissen an wie die amtlich geeichten Fachleute. Aber das schadet gar nichts. Denn es ist fast immer der große Fehler der historischen Fachwissenschaftler, dass sie zu viel wissen. Vor lauter Wissen und Kenntnissen kommen sie oft genug nicht mehr vom Fleck, die Masse ihrer Wissenschaft erstarrt und verhulst. Zu den Grundproblemen haben sie sich mit lauter Wissen den Weg verrammelt. Albert Schweitzer hat diese Gefahr des retardierenden Wissens bei den geschichtsforschenden Theologen sehr treffend gekennzeichnet. Was er sagt, trifft genau die weltlichen Historiker. Öfter aber leistet das Wissen der Geschichte den Dienst, dass es neue historische Erkenntnisse, solange es geht, niederhält, alle Möglichkeiten gegen die einzige Wirklichkeit ins Feld führt. Dieses retardierende Wissen ist der Vorzug der Theologie der Geschichtswissenschaft, wo, bis auf den heutigen Tag, bewundernswerte Gelehrsamkeit oft nur dazu dient, sich über elementare Erkenntnisse hinwegtäuschen und das Künstliche an die Stelle des Natürlichen zu setzen. Albert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 1926, Seite 25. Ich habe in meinen Schriften an so und so vielen Stellen auf das Natürliche überwuchernde, Unnatürliche und Künstliche in der Geschichtswissenschaft ebenso hinweisen müssen, wie hier Schweitzer im theologischen Raum. Auf möglichst vieles Einzelwissen, auf einen möglichst großen Rucksack voll isolierter Einzelkenntnisse und Wissensbruchstücke kommt es in erster Linie nicht an, sondern auf das helle Bewusstsein der allem Einzelwissen nötigen Untermauerung durch granitene Grundbegriffe. Und hier muss ich nun, selbst auf die Gefahr hin, als unbescheidener Mensch verschrien zu werden, bekennen, worauf es bei den Geschichtsquellen des Mittelalters im Hinblick auf meine Aufgabe wesentlich ankommt, das weiß ich, und zwar sehr genau. Es gibt noch eine Variation von Quellenunkenntnis, welche man mir vorhält. A. Tille ist der Mann, der hierüber dem Publikum die nötige Aufklärung verschafft hat. In Rasse, 1936, Seite 72-73. Er ließ sich wie folgt vernehmen: Zum Nachweis seiner Behauptung hat er das geschichtswissenschaftliche Schrifttum ausgebeutet, aber davon, dass er selbst eine solche Untersuchung unter Beobachtung des Schriftvergleichs je ausgeführt oder wenigstens auszuführen versucht hätte, ist nichts zu merken. So, so, Tille hat nichts gemerkt. Er wird mir aber trotzdem oder gerade deshalb gestatten, dass ich und jeder aufmerksame Leser meines Buches diese seine Feststellung ein ganz klein wenig merkwürdig, um nicht zu sagen komisch finde, nämlich die von Tille trotz emsiger Lektüre meines Buches so vermissten Untersuchungen unter Beobachtung des Schriftvergleichs habe ich nicht nur auszuführen versucht, sondern wirklich auf den Seiten 33 bis 43 des ersten Heftes ausgeführt. Tille ist dieser ausgeführte Versuch der Schriftvergleichung aus irgendwelchen Gründen beim emsigen Lesen leider nicht ins Bewusstsein gekommen. Er hat nichts gemerkt. Vielleicht nimmt er daher, nachdem er mich so tapfer gescholten hat, in absehbarer Zeit doch noch eine Gelegenheit wahr, mein Buch aufmerksam durchzulesen. Nicht ganz ausgeschlossen wäre dann vielleicht auch, dass infolge nachgeholter gründlicher Lektüre die schlechte Meinung, die Tille von meinen Leistungen und von meiner Arbeitsweise hegt, sich ein wenig bessern könnte. Worin besteht nämlich nach Tille das Charakteristische meiner Arbeitsweise? Ich hole mir also aus der Bibliothek 100 Bände geschichtswissenschaftlichen Schrifttums, mache aus jedem Buche Auszüge und stelle dann diese Lesefrüchte zu einem Buche zusammen.